haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der unbekannte Tote. Erster Teil. Psychiatrische Kliniken sind eine Welt für sich, aus der es für einige Patienten kein Entrinnen mehr gibt. Für den Besucher sieht alles aus wie eine schöne Ferienanlage mit viel Grün, Tieren und netten Menschen, die alle ein wenig langsamer und apathischer sind als in der hektischen Innenstadt. Meine neue Klientin saß an einem kleinen Weiher und zeigte mir ein Foto aus einer Zeitung. Ich möchte, dass Sie herausfinden, wer dieser Mann hier ist. Ein unbekannter Toter, der aus dem See gefischt wurde. Ja. Darf ich fragen, weshalb Sie hier in der Klinik sind? Ich leide unter Amnesie. Sie können sich nicht erinnern, wer Sie sind. So ist es. Und Sie möchten, dass ich herausfinde, wer der unbekannte Tote aus dem See ist? Genau. Drücke ich mich irgendwie unklar aus? Vielleicht sollte ich zuerst mit Ihrem Arzt oder Psychiater sprechen. Ich bezahle Ihnen 5000 Franken. Jetzt hier. Sie wissen nicht, wer Sie sind und tragen aber so viel Geld auf sich. Als man mich fand, hatte ich eine Tasche dabei und in dieser Tasche waren Kleider in meiner Größe, Schuhe in meiner Größe und 20.000 Franken. Auch in Ihrer Größe? Ich gehe davon aus, dass das Geld mir gehört. Wieso engagieren Sie mich nicht, um herauszufinden, wer Sie sind? Weil das zu früh ist. Die Ärzte sagen, dass ich unter einem posttraumatischen Schock leide oder so etwas Ähnliches. Die Erinnerung wird ganz von alleine zurückkommen, hoffe ich. Hatten Sie keine Ausweise dabei, kein Handy? Und hat auch niemand eine Vermisstenanzeige gemacht? Darum kümmert sich die Polizei. Solange nicht genau feststeht, was mit mir geschehen ist, will man mich hier abschirmen. Glaubt die Polizei, dass Sie Opfer eines Verbrechens wurden? Ich habe Prellungen im ganzen Körper und eine Risswunde am Kopf. Dann könnten Sie auch einen Abhang runtergefallen sein. Ich habe keine Ahnung, was geschehen ist. Und weshalb interessieren Sie sich für die Wasserleiche? Ich glaube, ich kenne den Mann. Sie können sich an ihn erinnern? Nicht richtig. Es ist mehr ein Gefühl, als wäre mir das Gesicht vertraut. Erinnern kann ich mich nur an Dinge, die weit zurückliegen. Ich erinnere mich an meine Kindheit, an die Schule, nicht aber daran, was in den vergangenen Jahren war. Im Fernsehen lief kürzlich ein Film, der in Hamburg spielte. Alles kam mir sehr vertraut vor, so wie mir das Gesicht dieses Mannes vertraut vorkommt. Aber ich weiß nicht, woher ich ihn kenne, wenn ich ihn überhaupt kenne. Bitte helfen Sie mir. Sie schaute sich verstohlen um und drückte mir einen Umschlag in die Hand, den ich diskret in meine Jackentasche steckte. Ich riss die Seite mit dem Foto des Mannes aus der Zeitung, wünschte meiner namenlosen Klientin gute Besserung und machte mich auf den Weg ins Polizeipräsidium. Na, Maloney, versuchen Sie jetzt auf eigene Faust die Identität unbekannter Toter herauszufinden und die Story dann den Medien zu verkaufen? Wie tief sind Sie gesunken? Im Gegensatz zu Ihnen werde ich für meine Arbeit bezahlt. Was weiß denn die Polizei über den unbekannten Toten? Für uns ist das kein unbekannter Toter. Dieser Herr hier hat die Leiche identifiziert. Genau. Deck ist mein Name, Walter Deck. Kamine und Chemines. Möchten Sie eine unverbindliche Offerte für einen schönen Kamin? Ich hätte lieber eine verbindliche Antwort auf brennende Fragen. Herr Deck hat den Toten gekannt. Ja. Er ist der Einzige, der sich bis jetzt gemeldet hat. Ich glaube, wir können den Fall zu den Akten legen. So ist es. Tragisches Ende, aber leider war sein ganzes Leben eine einzige Tragödie. Am Ende hauste er unter Brücken und ernährte sich von Abfällen. Die Leiche auf dem Foto sieht gut genährt aus. Leichen werden im Wasser aufgedunsen, Maloney. Zudem wurde der Leichnam präpariert. Wussten Sie, dass es Kosmetikerinnen gibt, die darauf spezialisiert sind, Tote zu schminken? Kann ich gehen? Ich habe doch einen Kundentermin. Wie hieß der Mann? Kaspar Klauser. Ich habe Herrn Deck bereits darauf aufmerksam gemacht, dass der Name an den berühmten Kaspar Hauser erinnert, der in einem Adel gefangen gehalten wurde und vermutlich ein Kellerkind war. Umgekehrt. Egal, Maloney. Wahrscheinlich hat sich der Mann als Obdachloser diesen Namen zugelegt. Originell. Wenn sich niemand mehr meldet, wird die Leiche eingeäschert. Es gibt da noch jemand, der sich an den Mann erinnert. Tatsächlich? Das ist interessant. Darf ich Näheres erfahren? Ich dachte, Sie hätten einen wichtigen Kundentermin. Naja, alles zu seiner Zeit. Wer erinnert sich auch noch an den Mann? Ein ehemaliges Fotomodell, die sich den Namen Claudia Kiffer zugelegt hat. Die sollten sich nicht überzeugen lustig machen, Maloney. Wir sind darauf angewiesen, dass uns die Bevölkerung bei unserer Arbeit unterstützt. Sie dürfen jetzt gehen, Herr Dreck. Deck. Herr Dreck, Deck. Original. Originell. Herrn Decks Schläfen schwollen gefährlich an und seine Hände ballten sich zu Fäusten. Doch das kümmerte den Polizisten nicht. Er blätterte seelenruhig in einem Revolverblatt, das über eine Skandalgeschichte irgendeiner Prinzessin berichtete. Ich fuhr in die Klinik zu meiner Klientin. Schließlich weiß unsereins den Abschluss eines Falles in Rekordzeit durchaus zu schätzen. Kaspar Klauser? Ein Obdachloser? Ja. Der Name kommt mir bekannt vor. Der Mann, der ihn identifiziert hat, scheint sich ziemlich sicher zu sein. Aber der Name passt nicht zu dem Gesicht. Mein Name passt auch nicht zu meinem Gesicht. Trotzdem nennen mich alle Leute Maloney. Ich kenne diesen Mann, da bin ich mir mittlerweile sicher. Aber das würde heißen, dass ich unter Obdachlosen verkehrte? Woher kommen dann meine teuren Kleider und das viele Geld? Wir sollten uns näher mit Ihrer Vergangenheit befassen. Nein, das will ich nicht. Noch nicht. Sie befürchten, dass Sie ein Verbrechen begangen haben? Wie kommen Sie darauf? Wenn ich eines Tages aufgefunden werde mit 20.000 Franken in einer Tasche, dann würde ich mich auch wundern. Aber vielleicht bin ich reich und kann mir alles leisten. Vielleicht haben Sie jemand überfallen und in den See gestoßen und daraufhin das Gedächtnis verloren. Ich soll diesen Mann getötet haben? Sie erinnern sich an ihn. Ja, aber das muss doch nicht heißen, dass ich ihn auf dem Gewissen habe. Sie müssen weiter ermitteln. Wahrscheinlich lügt der Zeuge. Weshalb sollt ihr das tun? Finden Sie es heraus. Ich habe Ihnen schließlich genug bezahlt, um mehr als einen Tag für mich zu arbeiten. Ich versuchte ihr klarzumachen, dass die Inflation auch nicht vor meiner Tür Halt machte und meine Krankenkassenprämien mittlerweile astronomisch hoch waren. Doch sie blieb hart. Das Geschäft von Walter Deck lag an einer vielbefahrenen Straße, über die ein Bahnviadukt gebaut war. Schwere Eisenbahnwaggons ratterten über die alten Schienen. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Kaum macht ein Mann eine Aussage, wird er auch schon umgebracht. Und wie immer ist Maloney vor dem Leichenbestatter vor Ort. Deck ist ermordet worden. Üble Sache, Maloney. Eine Angestellte des Mannes hat uns benachrichtigt. So wie es aussieht, wurde Herr Deck. Deck erschossen. Vielleicht hat sich sein schlechtes Gewissen geregt und er wollte seine Aussage revidieren. Weshalb sollte er das tun, Maloney? Einen Toten zu desinfizieren ist keine Straftat. Ich glaube nicht, dass er den Toten identifizieren wollte. Es ging wahrscheinlich vielmehr darum, die Identität des Toten zu verschleiern. Verstehe ich nicht, Maloney. Es hat sich außer diesem Deck niemand bei uns gemeldet, der den Toten gekannt hat. Weshalb sollte er sich die Mühe machen, uns ein Märchen zu erzählen? Wenn Sie das herausfinden, wissen Sie vermutlich auch, wer ihn erschossen hat. Ich glaube nicht, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Dieser Deck scheint ein ziemlich gerissener Geschäftsmann gewesen zu sein. Vielleicht hat er einen Kunden hereingelegt. In der Geschäftswelt geht es heutzutage ruppig zu und her. Aber davon verstehen Sie nichts, Maloney. Ich zeigte auf den Toten und machte ihm klar, dass es in meinem Geschäft so ruppig zu und her geht, wie sonst nur im Fernsehen. Ich dachte an meine namenlose Klientin und an das Honorar. Offenbar war dieser Fall einiges komplizierter, als ich es mir erhofft hatte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der unbekannte Tote, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der unbekannte Tote. Zweiter Teil. was bisher geschah. Malonys neue Klientin leidet an Amnesie. Sie kann sich an nichts erinnern, was in den vergangenen Jahren geschehen ist, auch nicht an ihren Namen. Als sie in einer Zeitung das Foto einer Wasserleiche sieht, glaubt sie, den Mann zu kennen. Maloney soll herausfinden, um wen es sich handelt. Ein Mann identifiziert die Wasserleiche bei der Polizei und wird wenig später selbst das Opfer eines Gewaltverbrechens. Als die Ehefrau des Ermordeten am Tatort eintraf, kümmerte sich eine Psychologin um sie, was diese aber vehement ablehnte. Sie sagte laut, dass sie eine Aussage machen wolle. Der Polizist spitzte Ohren und Bleistift und wartete auf ein Geständnis. Ich habe ihn gewarnt. Ich habe beinahe darum gebettelt, dass er die Finger davon lassen soll. Das hat er nun davon. Sie geben zu, Ihren Mann erschossen zu haben. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Ich habe ihn nicht erschossen. Im Gegenteil, ich wollte ihn davon abhalten, einen Fehler zu begehen. Aber er hörte nicht auf mich. Er dachte nur an das Geld. Ihr Mann wurde für eine Falschaussage bei der Polizei Geld geboten. Woher wissen Sie das? Dieser Herr ist Privatdetektiv. Er weiß überhaupt nichts. Ich hingegen bin gebildet. Und bilde mich weiter. Ich habe ein Buch gelesen. Über Kaspar Klauser. Diese Frau steht unter Schock. Sie hat vollständig verdrängt, dass sie ihren Mann getötet hat. Das ist nicht ungewöhnlich. Frauen können besser verdrängen als Männer, Maloney. Männer können dafür besser lügen als Frauen. Deshalb passen Männer und Frauen so gut zusammen. Der eine lügt ständig und die andere verdrängt alles. So kann man gemeinsam alt werden. Von was redet er? Ich hatte keinen Grund, meinen Mann zu erschießen. Es wäre mir auch egal gewesen, wenn seine Firma pleite gegangen wäre. Man kann doch wieder von vorne anfangen. Wir sind noch keine Greise. Aber er dachte nur an das schnelle Geld. Wer hat Ihrem Mann Geld angeboten für die Falschaussage? Einer seiner Kunden. 20.000 Franken. Wenn er das in die Firma gesteckt hätte, dann wäre der Konkurs fürs Erste abgewendet gewesen. So aber... Sehen Sie mal, Loni, genau wie ich es sagte. Männer sind Lügner. Ihr Mann hat die Polizei angelogen. Das ist verwerflich. Er sagte, es ginge nur darum, einem Toten einen Namen zu geben, damit die Polizei nicht weiter nach seiner Identität forscht. Das wäre ihm beinahe gelungen. Die hiesige Polizei legt gerne alles zu den Akten oder äschert es ein. Es reicht, Maloney. Die Aussage des Mannes klang glaubwürdig. Dass der Tote ein Obdachloser namens Kaspar Klauser war. Er wurde genau instruiert, was er aussagen sollte. Und nach seiner Aussage wird er erschossen. Das passt nicht zusammen. Ich befürchte, ich weiß, was geschehen ist. Ich kann es mir denken. Genau, Maloney. Der Mann hat sich verplappert. Eigentlich sollte er sagen, dass die Wasserleiche Kaspar Hauser heißt. Er aber sagte Klauser. Deshalb wurde er erschossen. Mein Mann wollte mehr Geld. Das wurde ihm zum Verhängnis. Das klang vernünftig, doch noch immer hatte ich Zweifel an der Geschichte. Wer sollte ein Interesse daran haben, dass ein unbekannter Toter eine falsche Identität kriegte? Offenbar gab es niemanden, der den Mann vermisste. Wozu also der Aufwand? Immerhin hatte ich wieder ein paar Informationen für meine Klientin, die diese aufmerksam zur Kenntnis nahm. Ich habe es gewusst, der Mann war kein Obdachloser. Ich bin mir so sicher. Aber es ist wie verhext. Ich weiß einfach nicht, woher ich den Mann kenne. Es gibt jetzt schon zwei Tote und sie scheinen der Schlüssel zu den beiden Fällen zu sein. Ich soll etwas mit den Morden zu tun haben? Ja, noch scheint nicht geklärt zu sein, woran die Wasserleiche starb. Aber Herr Dick wurde zweifelsfrei gegen seinen Willen ins Jenseits befördert. Das ist alles so schrecklich. Sie sollten versuchen, in Ihrem Gedächtnis zu kramen. Es kann nämlich durchaus sein, dass Sie in Gefahr sind. Ich in Gefahr? Ja. Aber warum? Jemand warf ziemlich viel Geld auf, um der Wasserleiche eine falsche Identität zu verpassen. Dieser jemand dürfte kaum ein Interesse daran haben, dass da eine Frau herumläuft, die weiß, wer der Tote tatsächlich war. Außer Ihnen weiß niemand, dass ich den Toten kannte. Sind Sie da so sicher? Sie haben recht. Theoretisch kann es sein, dass ich sowohl den Toten als auch den Täter kannte oder kenne. Vielleicht könnten mir die Ärzte etwas spritzen, damit meine Erinnerung schneller wieder zurückkommt. Im Moment fallen mir nur seltsame Dinge ein. Dass ich gerne Schlittschuh laufe zum Beispiel. Ich bezweifelte, dass uns diese Erinnerung weiterbrachte. Sie aber schwärmte mir vor, wie schön es sei, über gefrorene Naturseen zu gleiten. In meinem Büro glitt eine Spinne elegant auf meinem Schreibtisch herum. Als sie sich Richtung Decke verabschiedete, war ich so schlau als wie zuvor. Da mir nichts Besseres einfiel, fuhr ich am nächsten Morgen los, um mich als Steuerzahler zu vergewissern, dass mein Geld sinnvoll verprasst wurde. Üble Sache, Maloney. Wir haben es mit zwei Mordfällen zu tun. Die Wasserleiche ist eigentlich keine Wasserleiche. Der Mann wurde erwürgt und anschließend in den See geworfen. Warum aber sollte der Mörder einen anderen beauftragen, dem Toten eine falsche Identität zu geben? Vielleicht wollte der Mörder Zeit gewinnen. Sehen Sie diese Faxmaschine? Vor exakt einer Stunde erhielten wir ein Fax. Und 10 Minuten später wurde das Fax via E-Mail bestätigt. Eine weitere Viertelstunde später rief uns jemand an und bestätigte die E-Mail und das Fax. Jetzt sind wir unsicher. Das klingt beinahe so einfach wie die Dienstwege in der Verwaltung. Werden pensionierte Beamte eigentlich auch irgendwo abgelegt oder gibt es für sie eine Recyclinganlage? Der Tote aus dem See hieß Friedrich Bobst, Schweizer, 56 Jahre alt, lebte zusammen mit seiner Frau in Hamburg. Die beiden sind vor 2 Wochen mit dem Flugzeug von Hamburg in die Schweiz geflogen und seither fehlt von ihnen jede Spur. Dann liegt im See noch eine weitere Leiche. Das ist gut möglich, Maloney. Die Frau sieht gut aus und ist jünger als der Mann. Könnte das was für Sie sein? Möchten Sie nach Ihrem Leichnam suchen? Ist das die Frau? Sie kennen die Dame. Sie kommt mir bekannt vor, aber ich kann mich nicht an sie erinnern. Das liegt an den abgestorbenen Gehirnzellen, Maloney. Mit jedem Glas ein bisschen mehr Alzheimer. Ich glaube, dass ich Sie nie vergessen werde. Jeder wird vergessen. Denken Sie nur an die Wasserleiche. Tausende von Menschen sind diesem Mann in den vergangenen Jahren irgendwann einmal begegnet, aber kaum jemand erinnert sich an ihn. Das Leben ist flüchtig, Maloney. Kann ich mir das Foto noch mal anschauen? Ein solch gestochen scharfes Foto sieht man selten. Die Fotos wurden uns gemailt und wir haben sie auf dem neu angeschafften Fotosprinter ausgedruckt. Praktisch so etwas. Hervorragende Qualität. Möchten Sie einen Anzug? Einen Abzug? Er reichte mir eines der Bilder. Es zeigte eine Frau Mitte 30, die trotzig in die Kamera lächelte. Ich kannte die Frau. Sie hatte mich beauftragt, herauszufinden, wer die Wasserleiche war. Offenbar hatte sie auch vergessen, dass sie mit dem Mann verheiratet gewesen war. Es war höchste Zeit, meine Klientin schonend darauf hinzuweisen. In der Klinik suchte ich vergeblich nach ihr. Schneewittchen ist ausgeflogen. Was soll das heißen? Sie ist abgehauen? Sieht so aus. Aber weit kommt sie nicht, ohne Geld, ohne Papiere. Die Frau hat Geld, und zwar reichlich. Hm. Weshalb hat man sie nicht besser bewacht? Na, wir müssen sparen. Jeder Pfleger muss sich um immer mehr Leute kümmern. Ich zum Beispiel. Kann mir kaum noch die Namen der Leute merken, so viele sind es. Weshalb nennen Sie die Frau Schneewittchen? Ja, sie las gerne Märchen. Ist das alles? Ich muss mich jetzt noch um den Kaspar Hauser kümmern. Der Mann heißt nicht zufällig Kaspar Klauser. Der Mann heißt ja nicht Gabatula, aber er behauptet, dass er der Sohn des amerikanischen Präsidenten ist und in einer Villa gefangen gehalten wurde. Kann es sein, dass sich Schneewittchen an etwas erinnert hat? Ja, das ist gut möglich. Also wenn Sie mich fragen, ist sie eine Simulantin. Wie kommen Sie darauf? Ich habe das im Gefühl. So. Jetzt muss ich mich aber um John Wayne kümmern. Hat er sein Pferd dabei? John Wayne läuft im Fernsehen. Ich schaue mir gerne Western an, da ist immer alles so einfach. Wer schneller zieht, überlebt. Er zog aus einem imaginären Halfter eine imaginäre Waffe und schoss damit auf mich. Ich verzichtete darauf, mich auf den Flur zu legen, da ich befürchtete, danach zusammen mit dem Pfleger in die gleiche Gummizelle gesperrt zu werden. Auf dem Weg zurück in mein Büro versuchte ich mir darüber klar zu werden, was das Verschwinden meiner Klientin zu bedeuten hatte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der unbekannte Tote, 2. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der unbekannte Tote, 3. und letzter Teil. was bisher geschah. Eine Frau ohne Gedächtnis beauftragt Maloney herauszufinden, wer die Wasserleiche ist, deren Foto sie in der Zeitung entdeckt hat. Sie glaubt, den Mann zu kennen, kann sich aber nicht an seinen Namen erinnern. Wenig später wird ein Mann, der der Leiche einen falschen Namen verpasst, erschossen und Maloneys Klientin verschwindet unter mysteriösen Umständen aus der psychiatrischen Klinik. Am nächsten Morgen versuchte ich, meine Gedanken und den Fall zu ordnen. Ich versuchte, mir darüber klar zu werden, wen meine Klientin aufsuchen konnte, falls sie ihr Gedächtnis wiedererlangt hatte. Es fiel mir niemand ein. Als ich in der Klinik anrief, dauerte es eine Weile, bis ich zum zuständigen Psychiater durchgestellt wurde. Und es dauerte noch ein wenig länger, bis ich bei ihm vorsprechen durfte. Interessanter Fall. Ich hätte mich ja gerne eingehender mit ihr befasst, aber unser neues, auf Effizienz ausgerichtetes Behandlungsschema lässt das leider nicht mehr zu. Wir müssen kosteneffizient arbeiten, deshalb muss ich Sie bitten, nach spätestens 3:45 wieder zu gehen. Frau Bobs Mann wurde tot im See gefunden. Er wurde das Opfer eines Gewaltverbrechens. Sie sollten die Polizei informieren. Die Patientin leidet unter einem Schock. Wenn wir jetzt die Polizei auf sie hetzen, kann das unabsehbare Folgen haben. Glücklicherweise hat sie die Pistole nicht mitgenommen. Was für eine Pistole? Sie war in der Tasche, die wir bei ihr fanden. Die Frau hat eine Waffe bei sich? Und Sie sind nicht auf die Idee gekommen, die Polizei einzuschalten? Zuerst ging es mal darum, die Patientin als solche zu behandeln. Niemand weiß, was mit ihr geschehen ist. Schade ist nur, dass ich jetzt die Medienkonferenz abladen muss. Sie wollten mit der Frau vor die Medien? Ja, eine junge, gut aussehende Frau ohne Gedächtnis, mit einem Geheimnis. Das hätte unsere Klinik in die Schlagzeilen gebracht. Schnippen Sie eigentlich auch im Schlaf mit den Fingern? Ich teste eine neue Diät. Leider gelingt es mir nicht, mich an die strengen Vorgaben zu halten. Ich esse zu viel. Deshalb muss ich versuchen, mehr Energie zu verbrauchen. Fingerschnippen verbraucht Energie. Nicht viel, aber stetig. Wenn es funktioniert, werde ich ein Buch darüber schreiben. Schnippen Sie sich dünn? Das klingt gut, schnipp dich dünn. Jetzt aber sollte ich dieses Gespräch langsam zu Ende bringen. Ich muss in den nächsten 10 Minuten noch 3 Gutachten schreiben. Wie viele Worte schreiben Sie pro Minute? Ich schreibe effiziente Gutachten. Ich habe mir dafür ein Formular gemacht, 10 Seiten lang. Da kann ich ankreuzen, was auf den Patienten zutrifft. Damit spare ich enorm Zeit. Dadurch konnten wir eine Putzfrau einsparen. Leider bin ich beim Putzen noch nicht so effizient wie bei der Behandlung der Patienten, aber das wird schon noch. Diese Klinik wird dem Kostendruck standhalten. Dafür schnippe ich. Dafür stehe ich. Im Vergleich mit ihm hatte meine Klientin auf mich einen geistig vollkommen gesunden Eindruck hinterlassen. Als ich in einem Restaurant eine Kleinigkeit aß, schnippte die Bedienung auch ständig mit dem Finger. Ich fragte sie, ob sie eine Diät mache, worauf sie mich mit einem tödlichen Blick strafte. In meinem Büro wurde ich bereits erwartet. Meine Klientin sah müde und verwirrt aus. Ich habe in einer der Hosen einen Zettel gefunden, auf dem eine Adresse steht. Ich habe diese Adresse aufgesucht. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Was haben Sie an der Adresse vorgefunden? Einen Mann, der mich umarmt hat. Er wollte mich küssen. Ich stieß ihn weg und rannte weg. Ich weiß nicht, wer der Mann ist. Kann es sein, dass ich verheiratet bin? Schauen Sie sich mal dieses Foto hier an. Das bin ich? Woher haben Sie dieses Foto? Von der Polizei. Und woher hat die Polizei das Foto? Sie wissen immer noch nicht, wer der Tote im See war. Das ist alles vollkommen verwirrend. Ich hatte das Gefühl, dass der Tote mein Mann war. Irgendwie wurde dieses Gefühl Stunde für Stunde stärker. Aber an der Adresse war dieser andere Mann, der mich begrüßte, als wäre ich seine Frau. Der Tote im See hieß Friedrich Bobst und Sie sind seine Ehefrau, Stephanie Bobst. Dann stimmt es also doch. Ihr Mann wurde ermordet. Und wer ist der andere Mann? Was steht auf dem Zettel? Erich Geißer. Er wohnt am See unten. Moment. Hat er meinen Mann umgebracht? Das werden wir herausfinden. Muss ich wirklich mitkommen? Das wird mir alles zu viel. Das ist unheimlich. Ich werde Sie beschützen und die Polizei wird Sie verwirren. Die Polizei? Wird sie den Mann verhaften? Ich dachte an die Waffe, die man in ihrer Tasche gefunden hatte. Ich machte uns starken Kaffee und während sie trank, rief ich die Polizei an. Es war Abend, als Herr Geiser von der Arbeit zurückkam. Meine Klientin erkannte ihn sofort. Wir folgten ihm in seine Wohnung, in dem ein schöner, neuer Kamin prächtig glänzte. Sie hat mich angestiftet. Wovon redet ihr? Sie hat mir etwas vorgespielt. Und jetzt spielt sie Ihnen etwas vor. Wie konnte ich mich nur so täuschen lassen? Der Reihe nach. Wer hat wen angestiftet? Und wer hat wen getäuscht? Und was hat das alles mit dem Toten im See zu tun? Herr Geißer und Frau Bobst wollten Herrn Bobst beseitigen. Was? Ich soll meinen Mann getötet haben? Was ist los mit dir? Du machst einen völlig verwirrten Eindruck. Frau Bobst leidet an einem Gedächtnisverlust. Sie ist wahrscheinlich verunfallt. Deshalb bist du nicht zum Bahnhof gekommen? Sie wollten gemeinsam wegfahren? Ich hatte alles besorgt. Neue Pässe. Ich habe Beziehungen. In Russland hätten wir ein neues Leben beginnen können, aber Stefanie erschien nicht. Dafür tauchte die Leiche auf. Die Leiche taucht am Bahnhof auf? Das ist ein völlig neuer Aspekt. Er hat meinen Mann getötet. Verhaften Sie ihn. Erkennst du mich wirklich nicht mehr, Stefanie? Wir lieben uns. Daran kann ich mich nicht erinnern. Es ist Zeit für eine Zusammenfassung. Herr Geiser hat Herrn Bobst ermordet und im See versteckt. Die Leiche tauchte aber am Bahnhof auf und Frau Bobst verlor ihr Gedächtnis. Was aber ist mit der zweiten Leiche? Ich dachte, wenn ich dafür sorge, dass dein Mann als Obdachloser identifiziert wird, legt die Polizei den Fall zu den Akten. Aber dieser Trottel wollte mehr Geld von mir. Da habe ich ihn erschossen. Ich kann geldgierige Säcke nicht leiden. Es reicht. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Und was ist mit mir? Werde ich auch verhaftet? Sie gehen zurück in die Klapsmühle. Maloney wird Sie begleiten. Vielleicht ist für ihn auch noch ein Zimmer frei. Darf man Worte wie Klapsmühle heutzutage noch aussprechen? Mir schreibt niemand vor, was und wie ich es ausspreche. Schon gar kein Doppelmörder. Es wäre ja noch schöner, wenn die Verbrecher in diesem Land bestimmen können, wo es lang geht. Mit den Politikern sind wir schon bedient genug. Die sparen der Polizei eines Tages noch die Uniformen weg. Und dann laufen die Polizisten rum wie Verbrecher. Er setzte zu einem eindrücklichen Monolog an, in dem er auch den Kreuzworträtseln genug Raum ließ. Am Ende seines Vortrages hatte er beinahe vergessen, weshalb wir in der Wohnung des Mörders standen. Doch es gelang mir, ihm den Ernst der Lage klarzumachen. Geiser wurde verhaftet und ich fuhr meine Klientin zurück in die Klinik. Warum kann ich mich nicht an den Mann erinnern? Dafür sind die Ärzte zuständig. Ich habe meinen Job erfüllt. Jetzt sollten Sie schauen, dass Ihr Gedächtnis baldmöglichst wieder funktioniert. Vielleicht wäre es besser, wenn ich mich nie mehr daran erinnere. Was, wenn ich diesen Kerl tatsächlich angestiftet habe, meinen Mann zu töten? Würden Sie mir so etwas zutrauen? Ich antwortete ihr nicht, dachte aber an ihre Tasche und den Gegenstand, den man ihr vorenthalten hatte. Mit viel Geld und einer Pistole unterwegs deutete für mich alles darauf hin, dass Frau Bobst nicht nur ihren Mann, sondern auch gleich noch den Komplizen loswerden wollte. Bis ein Unfall oder Sturz sie ins Reich des Vergessens befördert hatte. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der unbekannte Tote, dritter und letzter Teil.